regt und bewegt sich alles umher. Ein buntes Gefühl bedeckt die Flut. Im braunen Zeniter neigt sich der Saaten wallende Flut. Die Sense blinzt, da sinkt das Korn. Steht es bald und aufgehäuft in festen Garben wieder da. Die Mittagssonne brennet jetzt in voller entwölkte Luft. Ihr mächtiges Volk.